später kamen die drei Herren wieder. Sie hatten einige Rebhühner, einen Fasan und einen Hasen erlegt. Das Lager wurde abgebrochen und die Reise fortgesetzt. Bastian ritt jetzt wieder auf Jicha. Nachmittags kamen sie in einen Wald, der nur aus geraden, sehr hohen Stämmen bestand. Es waren Nadelbäume, die in großer Höhe ein so dichtes, grünes Dach bildeten, dass kaum ein Lichtstrahl auf den Boden herunterfiel. Vielleicht gab es deshalb kein Unterholz? Es war angenehm, auf diesem weichen, glatten Boden zu reiten. Fuchur hatte sich dazu bequemt, mit der Reisegesellschaft zu laufen, denn wenn er mit Atrio über die Baumspitzen geflogen wäre, so hätte er die anderen unweigerlich verloren. Den ganzen Nachmittag überzogen sie im dunkelgrünen Dämmerlicht zwischen den hohen Stämmen hindurch. Gegen Abend fanden sie auf einem Hügel die Ruine einer Burg und entdeckten zwischen all den eingestürzten Türmen und Mauern, Brücken und Gemächern ein Gewölbe, das noch leidlich gut erhalten war. Hier richteten sie sich für die Nacht ein. Am nächsten Morgen zogen sie weiter. Den ganzen Tag ging es durch den Wald, der nach allen Seiten hin gleich aussah. Erst als es wieder Abend wurde, merkten sie, dass sie offenbar in einem großen Kreis geritten waren, denn sie stießen wieder auf die Burgruine, von der aus sie aufgebrochen waren. Nur hatten sie sich ihr diesmal von einer anderen Seite genähert. »Das ist mir noch nie passiert«, sagte Hykrion und zwirbelte seinen schwarzen Schnauzbart. »Ich traue meinen Augen nicht«, meinte Hüsbald und schüttelte seinen Rotkopf. »Kann überhaupt nichts sein«, brummte Hydorn und stakste auf seinen langen, dürren Beinen in die Burgruine hinein. Aber es war so, die Reste der Mahlzeit vom Vortag bewiesen es. Auch Atrio und Fuchur konnten sich nicht erklären, wie sie sich so hatten irren können, aber sie schwiegen beide. Beim Abendessen fragten die drei Ritter, ob Bastian nicht Lust hätte, ein wenig aus dem Schatz seiner Erinnerungen an die Welt, aus der er kam, zu erzählen. Aber Bastian entschuldigte sich damit, dass er Halsweh habe. Da er den ganzen Tag über schweigsam gewesen war, hielten die Ritter diese Ausrede für wahr. Sie gaben ihm ein paar gute Ratschläge, was er dagegen tun solle, und legten sich dann schlafen. Nur Atrio und Fuchur ahnten, was in Bastian vorging. Wieder brachen sie am frühen Morgen auf, zogen den ganzen Tag durch den Wald und gaben sorgfältig Acht darauf, eine bestimmte Himmelsrichtung einzuhalten, und als der Abend kam, standen sie wieder vor der Burgruine. »Da soll mich doch dieser und jener«, polterte Hykrion los. »Ich werd verrückt«, stöhnte Hüsbald. »Freunde«, sagte Hydorn trocken, »wir können unseren Beruf an den Nagel hängen. Wir taugen nicht zu fahrenden Rittern.« Bastian hatte schon am ersten Abend eine besondere Nische für Jicha gefunden, weil sie es gerne mochte, ab und zu ein wenig ganz für sich zu sein und ihren Gedanken nachzuhängen. Die Gesellschaft der Pferde, die unter sich von nichts anderem sprachen als von ihrer jeweiligen vornehmen Herkunft und ihren edlen Stammbäumen, störte sie dabei. Als Bastian die Mauleselin an diesem Abend an ihren Platz brachte, sagte sie, »Herr, ich weiß, warum wir nicht mehr weiterkommen.« »Woher willst du das wissen, Jicha?« »Weil ich dich trage, Herr. Wenn man nur ein halber Esel ist, dann fühlt man dabei alles Mögliche.« »Und was ist der Grund nach deiner Meinung?« »Du wünschst dich nicht mehr weiter, Herr. Du hast aufgehört, dir etwas zu wünschen.« Bastian schaute sie überrascht an. »Du bist wirklich ein weises Tier, Jicha.